Unter Verlegern ist es eine Binsenweisheit, historische Romane gehen immer. Beim Publikum unglaublich beliebt hatten erfundene Geschichten über tatsächliche Ereignisse, bei der seriösen Wissenschaft allerdings bislang weniger einen guten Ruf. Das ändert sich allmählich, wie eine Vorlesungsreihe zum Beispiel zeigt, die heute Abend in Berlin beginnt, zum Genre des historischen Romans. Bei uns im Studio ist jetzt Wolfgang Weber. Er ist Direktor am Institut für Europäische Kulturgeschichte, heute von Augsburg aus angereist. Willkommen im Radiofeuilleton, Herr Weber. Der Historiker Golomann hat sich oft darüber bitter beklagt, dass seine Kollegen seinen Wallenstein, sein großes biografisches Epos, so wenig schätzten. Und viel Kritik musste Jahrzehnte später auch der Semiotiker Umberto Eco einstecken, als sein Mittelalterroman Der Name der Rose erschien. Was hat den historischen Roman eigentlich unter Wissenschaftlern immer so verdächtig gemacht? Natürlich geht es auf der einen Seite um den Quellenbezug, den man nicht gesehen hat oder zu wenig gesehen hat. Die Interpretation der Quellen methodologisch verdächtig, so, das sind so die gängigen Anwürfe. Mit anderen Worten, dieser historische Roman vermittelt zwar in gewisser Weise eine historische Orientierung, ein Grundgerüst an Daten und Fakten, aber nicht methodologisches Wissen sozusagen, informiert nicht, wie es zu diesen Aussagen gekommen ist, die der Autor dann seinen Lesern bietet. Golomann hat es eigentlich fast die akademische oder hat es die akademische Karriere gekostet? Das kann man ohne weiteres so sagen. Man muss allerdings mit einbeziehen, dass natürlich das Verhältnis zur Narration zum historischen Roman als eine der wichtigsten Gattungen dieser Narration sehr unterschiedlich gewesen ist. Was die heutige Lage betrifft zum Beispiel, ist wichtig, dass es auf der einen Seite die Sozialgeschichte Bielefelder Prägung übertrieben hat mit Theorien, mit Fußnoten und so weiter und damit ihre Produktion ziemlich unleserlich gemacht hat. Und auf der anderen Seite haben wir mit der neuen Kulturgeschichte eine neue Bereitschaft, sich auf diese Dinge einzulassen. Natürlich auch nicht unproblematisch, man könnte auch zwei, drei Werke nennen, wo die Fiktionalität, die Anreicherung durch Fiktionalität ein bisschen zu weit geht. Ja, sagen Sie mal. Zum Beispiel die Rückkehr des Martin Gär von Natalie Simon Davis, das wäre so ein Fall, wo auch nach Eingeständnis der Autorin selber, aber viel weitergehend als dieses Eingeständnis einfach dazu gedichtet wird, was in den Quellen derartig also wenig abgedeckt ist, dass es dann von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus einfach zu weit geht. Wann ist denn ein historischer Roman ein guter historischer Roman, Herr Weber? Aus dem Blickwinkel der Fachwissenschaft würde man natürlich absolute Gegenpositionen unterscheiden und aufgeklärte, relativierende Positionen. Aus meiner persönlichen Sicht ist ein guter historischer Roman derjenige, der eben ein Grundgerüst an Daten und Fakten, Ursache-Wirkungserzählung bietet und gleichzeitig historisches Orientierungswissen einbringt und das auf unterhaltsame, fesselnde Art und Weise dem Publikum, das nicht spezifisch vorgebildet ist, dann darbieten kann. Das ist ein guter historischer Roman. Wäre denn zum Beispiel Der Name der Rose jetzt so nach 25 Jahren, hat er sich eigentlich auch als Klassiker etabliert und man kann sagen, Millionen von Menschen wissen etwas über die spanische Inquisition und wissen auch etwas über das Leben der Klöster im 12. Jahrhundert durch diesen Roman. Hat Umberto Eco sozusagen im Nachhinein den Ritterschlag, bekommt er den Ritterschlag der Historiker? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Insbesondere deswegen, weil der große Vorteil dieses Romans eben auch darin besteht, dass er darüber informiert, es hat eine Anthropologie, einen Menschenschlag in einer bestimmten historischen Epoche, einen Menschentypus gegeben, den man als Homo religiosus bezeichnen kann und der sich natürlich absolut von dem unterscheidet, was uns unter dem Stichwort Homo economicus und so weiter als Normalmenschentyp heute vorgeführt wird. Umberto Eco ist in der Lage gewesen, das völlig ernsthaft und überzeugend darzubieten, ist einer der herausragenden Verdienste, die dieser Roman ohne Zweifel hat. Wenn man so will, stellt der historische Roman ja dieselbe Frage wie die Geschichtswissenschaft, nämlich die Frage, wie war's? Und bei der Antwort ist jeweils eine Interpretation, weil weder der Romancier noch der Historiker dabei waren. Genau. Also was der Historiker leisten muss, ist aus einem fragmentarischen Quellenbefund eine zusammenhängende Erklärung zu formen. Das ist das Ergebnis der jüngeren methodologisch-theoretischen Diskussion, dass das ohne narrative Elemente ohnehin nicht geht und ohne Einfühlung und Umsetzung, ohne Einbringung von Methoden, die im Allgemeinen als literarisch gelten. Das heißt, für den Historiker wird die Erzählung immer wichtiger? Die Erzählung wird immer wichtiger, auch wenn man nicht unbedingt die jüngsten Überstilisierungen der Erzählung teilt, dass also Erzählung die einzige Form sei, mit deren Hilfe die Menschen sich überhaupt erfolgreich unterhalten könnten, kommunizieren könnten und so weiter. Das sind sicher dann schon Überstilisierungen. Aber zurück zum guten historischen Roman. Eben diese Vermittlung eines Grundgerüstes an Daten und Fakten in einer Ursache-Wirkungszusammenerzählung und das Bieten von historischer Orientierung, das scheint mir am allerwichtigsten zu sein. Warum werden historische Romane immer beliebter? Jetzt auch unter Wissenschaftlern im Gespräch mit Deutschlandradio Kultur ist der Historiker Wolfgang Weber. Herr Weber, wir haben in der jüngeren Zeit zwei Beispiele gehabt für historische Romane, die eine gewaltige Diskussion ausgelöst haben und eine gewaltige Verbreitung. Einmal ein Deutscher, einmal ein Franzose. Fangen wir mit dem Franzosen an. Jonathan Littell, Die Wohlgesinnten, ein 1000 Seiten Roman über einen SS-Mörder. Das war eine Diskussion, die hat, ich kann mich erinnern, hier in Berlin gab es mal eine Diskussion wirklich unter Wissenschaftlern im öffentlichen Raum, also wo alle Fachkollegen, Historiker zusammenkamen. Erbitterter Streit über den Wert dieses Romans. Wie haben Sie diese Diskussion verfolgt? Aus meiner Sicht ist diese Diskussion eine Schlüsseldiskussion gewesen, was die Klärung des Verhältnisses eben zwischen Literatur, Narrativität und historischer Fachwissenschaft in der Gegenwart betrifft. Und es lässt sich ganz klar nicht abstreiten, dass dieser Roman eine in seinem Facettenreichtum und in seiner gleichzeitigen Stringenz der Argumentation in gewisser Weise durchaus Vorbildcharakter hat. Auf der anderen Seite wird man natürlich kritisch diskutieren über die Anreicherungen, die drin vorkommen. Ich bin zum Beispiel nicht davon überzeugt, dass also diese Blicke, diese Unterstellungen, was Sexualität betrifft, dass die wirklich historisch zutreffen. Die SS-Männer sind vermutlich sehr viel asketischer und deswegen noch viel stärker mörderisch gewesen, als in diesem Roman suggeriert wird. Nichtsdestotrotz, ich denke, eine Schlüsselkontroverse und Aspekte, von denen auch der Kulturhistoriker, der Allgemeinhistoriker lernen kann. Der Deutsche war Daniel Kehlmann, der einen mit einem historischen Roman einen Weltbestseller geliefert hat. Die Vermessung der Welt, über 2 Millionen Exemplare. Ein historischer Roman mit historischen Gestalten, Gauss und Humboldt. Würden Sie ihn dem Genre zurechnen? Ja, mit gewissen Abstrichen. Also als Roman im eigentlichen Sinne bin ich nicht überzeugt. Das müssen aber die Literaturwissenschaftler dann genauer definieren, ob das zutrifft. Das ist auf jeden Fall eine Erzählung, eine Art von Begegnung wird erzählt. Und das in einer historischen Tiefendimension, die eine hohe Plausibilität wieder mit sich bringt, eine gewisse Orientierung der beiden Welten vermittelt für den allgemeinen Leser, ohne Zweifel. Auf der anderen Seite denke ich, und das ist ja auch ein Kritikpunkt gewesen in den Kritiken von Seiten der Literaturwissenschaft, ganz literarisch so gut wie etwa Eco ist das nicht gelungen. Gibt es historische Romane, die eigentlich, oder würden Sie sagen, die Wissenschaft auch befruchtet haben, die also einen Historiker wie Sie wirklich auch Anstöße gegeben haben, neue Gedanken zu hegen über historische Ereignisse, Personen, die neue Zusammenhänge gestiftet haben? Ganz gewiss, ganz gewiss. Also zu den Klassikern wird sicher der, denke ich, schon erwähnte Henri Gatre von Heinrich Mann gehören in gewisser Weise. Wiewohl er auch seinerseits Mythen auch pflegt und fortentwickelt, ganz klar. Aber es gibt also nicht nur auf der Ebene der Darstellung, wie macht man sowas, wie bringt man das interessant dem allgemeineren Publikum bei, sondern auch in der Fähigkeit, eben verschiedene Akzente und Facetten dennoch in einer geschlossenen Erzählung zu bieten. Das ist bis zum gewissen Grad sicher vorbildlich Und da werden auch die Historiker von heute noch einiges lernen können. Der historische Roman. Ab heute startet an der Freien Universität Berlin eine Vorlesungsreihe. Wolfgang Weber von der Universität Augsburg. Er wird den Eröffnungsvortrag halten und er war bei uns zu Besuch. Herzlichen Dank, Herr Weber, für das Gespräch. Ich bedanke mich.